Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase? Am Montag ist so der Unabhängigkeitstag, der Independence Day des kleinen Mannes. Zumindest für jeden WLAN-Besitzer. Der Routerzwang wird abgeschafft. Ab dem 1. August, das ist der Montag, können wir frei bestimmen, welchen Router wir benutzen, wenn wir einen Vertrag bei einem Internetprovider abschließen. Was das genau bedeutet, diese neue Regelung, und was sich für uns ändert, darüber sprechen wir mit Martina Schulte, unserer Netzreporterin. Schönen guten Morgen nochmal. Morgen. Bislang waren wir Gefangene, könnte man sagen. Gefangen im Kettenhemd eines Providers, aber jetzt winkt die große Freiheit. So sieht's aus, Hase. Du hast das sehr schön gesagt. Tatsächlich war es halt eben bislang so, dass man bei vielen Providern einen oft miesen Router vorgesetzt bekam oder sich bestenfalls aus mehreren Modellen einen auswählen konnte. Und bisher haben die Netzbetreiber uns auch wirklich daran gehindert, einen eigenen Router zu betreiben, denn die haben dann oft irgendwie verweigert, die Zugangsdaten rauszugeben. Das heißt, man hat auch wirklich überhaupt keine Chance, das irgendwie zu umgehen. Warum hat es uns in diesen dunklen Zeiten der Vergangenheit die Welt so schwer gemacht? Also die Anbieter, vor allen Dingen eben die Kabelbetreiber, wie zum Beispiel Unity Media, die haben das immer mit der Sicherheit begründet. Das heißt, nur mit dem Hausrouter der Firma konnte man angeblich sicherstellen, dass der Router korrekt ans Netz angebunden wird. Der wirkliche Hintergrund dürfte aber eher sein, dass die Internetprovider sich den Kundendienst einfach etwas einfacher machen wollten. Die Süddeutsche Zeitung schreibt hier gerade, bei einheitlichen Routern seien einfach weniger Fragen zu klären, als wenn bei jedem Kunden ein anderes Gerät zu Hause blinkt. Und deswegen ist es natürlich höchste Zeit, dass damit am Montag Schluss ist. Denn eben durch diesen Routerzwang waren halt eben auch viele Router, die man uns aufgenötigt hat, ich formuliere das jetzt mal bewusst höflich, miserabel. Die Surfgeschwindigkeiten, die in den Werbeanzeigen versprochen wurden, die wurden mit diesen Gurken oft halt nicht mehr ansatzweise angehalten. Und diese Gesetzesänderung, die soll jetzt, so hofft die Politik, zu mehr Wahlfreiheit und dann eben auch zu mehr Wettbewerb unter den Herstellern führen. Was genau ändert sich denn jetzt? Es ändert sich, dass du halt beim neuen Internetanschluss künftig frei wählen kannst. Die Anbieter müssen halt eben auch, anders als bisher, die Zugangsdaten bei Vertragsabschluss rausrücken. Das heißt, wenn du dir ein eigenes Gerät kaufen willst, dann kannst du deine Zugangsdaten da eintippen. Bingo, du kannst ja auch das Leihgerät benutzen, wie du willst. Und die Bundesnetzagentur, die erwartet jetzt eben, dass diese Wahlfreiheit in der Praxis für alle Kunden umgesetzt wird. Ganz kurzer Exkurs für wirklich von allen Kunden oder so Typen wie ich, die sich jetzt nicht super genial mit Technik auskennen können, auch. Also ich meine, kann ich mit den Zugangsdaten auch einigermaßen was anfangen oder muss ich erstmal ein Seminar-Router belegen? Naja, du müsstest halt dir schon dann irgendwie das Handbuch von deinem Router kurz angucken. Also du wahrscheinlich, also je nachdem, wie gut der ist. Also es gibt ja welche, die ein bisschen kundenfreundlicher sind, aber ein bisschen damit beschäftigen müsstest du dich. Aber du hättest vielleicht ein schnelleres Gerät, weißt du, du hättest halt vielleicht was, was auch mal funktioniert. Fände ich super. Genau. Das heißt, in ganz Deutschland knallen jetzt die Champagnerkorken? Nee, leider nicht. In ganz Deutschland herrscht jetzt eigentlich Chaos, weil diese neue Regelung, die interpretieren halt viele Internetzugangsanbieter so, dass das nur für Neukunden gilt. Aber eben nicht für uns, also die überwiegende Mehrheit der Menschen, die leider schon so einen Vertrag haben. Andere Anbieter sind dann wiederum so freundlich, dass sie sagen, ja, auch die alten Kunden, die dürfen sich jetzt irgendwie was aussuchen. Und wieder andere wollen, dass du dafür einen neuen, möglicherweise nicht ganz so vorteilhaften Vertrag abschließt. Also Golem hat bereits Mitte Mai geschrieben, also neben Unity Media und Vodafone würden halt die Breitbandanbieter Wilhelm.tel, Mnet, O2 und EWE noch eben nicht vollständig die Zugangsdaten rausrücken. Wilhelm.tel. Was mache ich, wenn Wilhelm.tel rumzickt? Also grundsätzlich könntest du ab dem 1. August darauf bestehen, dass du die Zugangsdaten bekommst, also auch als älterer Kunde. Und giga.de rät, also falls der Anbieter nach einer Frist von ein paar Wochen nicht mit den gewünschten Daten rausrückt, schriftlich dazu auffordern. Wenn du immer noch keine positive Antwort bekommst, dem Provider halt mitteilen, dass man kündigt, weil dadurch kann man vielleicht möglicherweise auch einen guten neuen Vertrag aushandeln. Man kann sich auch an die Bundesnetzagentur oder die Verbraucherzentralen wenden. Die große Routerfreiheit in Deutschland, allerdings noch ein paar Probleme gibt. Martina Schulte hat euch erzählt, welche. Sie ist unsere Netzreporterin heute und ist wie immer bestens informiert. Die Radio Wissen. Hielscher oder Hase?